Finde ich das Intro echt wunderschön. Das finde ich auch. Das ist wirklich gut. Hallo. Hallo Maha, grüß dich. Hallo Hackby. Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Mittwoch, der 27. April 2016. Wir sitzen auch heute bei diesem Sauwetter im Phonodrom und vor uns steht ein Getränk, von dem ich gar nicht so viele Ahnung habe. Mhm, genau. Es geht um Bier. Ja, Hackbeat ist ja mehr so der Weintrinker und da habe ich mir gedacht, ich müsste doch mal ihn ans Bier vorsichtig heranführen. Deshalb gibt es heute auch Bier, was mehr vielleicht den Weintrinkern schmeckt. Ich habe nämlich bewusst auf Obergäriges verzichtet, weil Obergäriges ja mehr was für den Sommer ist. Mhm. Ich kann das gleich noch genauer erklären. Das ist auch meistens zu sauer, finde ich. Aber du bist ja eher für sauer. Und ich habe bewusst auf Pilz verzichtet. Pilz ist bitter. Das liegt am Hopfen. Und da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Und ich habe dann einfach sogenanntes Helles genommen, aber sehr, sehr, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Unterarten von Hellem. Also jedes ist anders. Mhm. Und habe jetzt mal so 7 Flaschen mitgebracht, weil ich dachte, also man muss wissen, das wissen jetzt die meisten Hörer nicht so, der Pete, der ist immer sofort besoffen, wenn er nur ein halbes Bier getrunken hat. Und das ist natürlich gefährlich. Und deshalb habe ich hier jetzt eben nur 7 Flaschen. Und die muss man auch nicht austrinken, klar. Und ich habe auch jetzt so eine gewisse Dramatik, dass wir bei den leichteren anfangen und das richtig schwere, also richtig alkoholische Bier kommt dann eben zum Schluss. Und das ist vielleicht eine ganz gute Herangehensweise. Da kann man dann eigentlich noch einige Zeit nüchtern bleiben. Und vielleicht dann doch noch ein paar schlaue Dinge sagen. Ja, also denken wir versuchen das einfach mal. Ja, ich bitte darum. Jetzt vielleicht erstmal die Warnungen aussprechen. Genau, also Bier enthält Alkohol. Ja, das ist schon mal ein Problem. Kohlenhydrate, wenn du gerade ein Weizenbier, hast du Weizenbier dabei? Nein, ich sage ja, ich habe nur untergärige Weizenbier als obergärig. Okay, dann... Gut, es gibt ja Leute, die sind gegen Hopfen oder sowas allergisch und gegen, es kann auch, wer so gegen so Gräser und Krempel allergisch ist, Hopfen. Ja. Oder Malzallergie gibt es bestimmt auch. Der wird dann keine Freude haben. Wie gesagt, Bier enthält auch Alkohol, auch das ist nicht gut. Genau, Bier enthält auch Kohlenhydrate. Ja, gut, kann ich auch vom sogenannten Bierbauch. Mhm. Also es macht wirklich dick. Allerdings ist es bei Wein noch schlimmer und der Wein enthält ja mehr Zucker. Das müsste eigentlich Weinbauch heißen, weil Wein dicker macht das Bier. Aber Bier macht halt auch dick. Also so eine Flasche, da hat man dann locker schon mal 500 Kalorien in sich reingeschüttet. Also es ist wie eine Mahlzeit. Das Problem ist nur, wenn man 3 Flaschen Bier getrunken hat, hat man wahnsinnig Hunger und nimmt das auch noch zu sich. Das ist auch, was man sagt, oder? Das Bier macht hungrig. Macht hungrig, ja. Also das stimmt auch. Also das ist wirklich so. Und dann isst man noch zusätzlich und dann hat man wirklich eine riesige Kalorienbombe aufgenommen. Warum sagt man ja, drei Bier ist auch eine Mahlzeit und da hast du noch nichts getrunken. Ja, genau. Ja. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man an Bier? Also vor allen Dingen an diese verschiedenen Arten. Ich kann ja mal verraten, oder sag du was? Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass wir auch heute nicht gesponsert sind. Nein, wir sind nicht gesponsert, deshalb können wir über alle kritisch reden. Genau. Auch über unsere Provider. Ich habe seit einiger Zeit gibt es in Bamberg, wo ich ja arbeite, eine sogenannte Birothek. Das ist aber, also biothek.de, das ist aber so ein Franchise. Das gibt es auch in anderen Orten, in Frankfurt und Erfurt und sonst wo. Dann machen die jetzt nacheinander auf. Also es könnte sein, dass sozusagen das Mutterhaus in Bamberg ist. Das ist ja auch so eine Bierstadt, in Franken überhaupt. Und die haben ganz verschiedene Sorten Bier, kleine Flaschen, große Flaschen aus aller Herren Länder. Die haben eine Abteilung mit belgischen Bieren und mit kanadischen und australischen und so einem ganzen Zeug. Also sehr viele verschiedene, auch kleine Flaschen. Das war der Grund, warum ich dahin bin. Nur die kleinen Flaschen sind meistens die exotischen Biere. Also ich habe nur ein fränkisches Bier in der kleinen Flasche gefunden, was ich auch gerade deshalb dann auch gekauft habe. Und ein Hamburger Bier aus der kleinen Flasche. Dann sagte er noch so, ja, die Norddeutschen, die trinken aus kleinen Flaschen. Wir Franken mögen das nicht so. Ja, und das habe ich natürlich dann auch mitgebracht, denn wir wollen ja hier immer nur probieren. Und dann, wenn man immer gleich einen halben Liter trinkt, dann ist das halt vielleicht auch zu viel. Bei dir kleine Flaschen bedeutet 0,3. 0,3, genau. Okay, weil ich dachte jetzt. Die normale Größe ist halt 0,5. Okay. Da habe ich auch verschiedene Flaschen, da habe ich auch Bügelflaschen mitgebracht, die ich dann auch wieder mitnehme, weil man die wahrscheinlich nur da oder bei unserem Spezialexperten vielleicht. Das kann natürlich auch sein, der ist ja auch sehr. Ja. Dann gehen wir dahin. Also gibt es hier so einen Getränkeladen, sag mal kurz den Namen, können wir auch verlinken. Oh gut, ich weiß nicht, wie der heißt. Hier in der Schönhauser Allee. Und ansonsten, na gut, das KDW hat natürlich verschiedene Biersorten, ansonsten ist man aber in Berlin gut bedient bei Ambrosetti. Ambrosetti ist, wie man deutlich erkennt, ein italienischer Name. Ja. Das ist auch ein Italiener. Der ist hier hingekommen, weiß nicht, in den 60er, 70er Jahren und hat so ein, aus Italiener, ne, haben ja immer was leicht übrig fürs Unternehmertum, haben hier so einen kleinen Kiosk aufgemacht. Mhm. Und dann haben sie auch Getränke verkauft. Und dann haben sie sich so ein bisschen darauf spezialisiert, weil das ja für Italiener was Besonderes ist, immer mehr Biersorten zu haben. Und die haben jetzt eine 41-seitige Getränkekarte, alphabetisch geordnet, mit ganz vielen, ganz exotischen Bieren. Der Laden ist ganz klein, wir waren da mal. Ja, ich weiß. In der Straße. Und der Laden ist ganz voll mit verschiedenen Bieren und dann holt er die aus dem Keller. Also man sieht die da und kann die dann holen. Und die meisten Sachen, die wir hier verköstigen, sind vielleicht auch da zu haben. Ich habe ein bisschen nachkontrolliert, also diese von den fränkischen Dörfern nicht. Aber Bamberger Bier ist eben auch dort zu finden. Und dazu auch vieles andere. Die Karte ist ja alphabetisch geordnet und beginnt mit Zahlen. Das erste Getränk ist welches auf der Karte? Eins mit Null. Nee, eins mit Eins. Eins mit Eins, echt? Ja. Gibt es kein Zero Bier oder sowas? Nee, da sind ja alle möglichen anderen Getränke. Es ist jetzt kein Bier. Mit einer Eins? Ja. Was könnte das sein? Ja, müsstest du denn drauf kommen? Die Hörer wissen es schon. Wir können ja mal in den Chat gucken, ob es einer schon mal gepostet hat. Nee, hat es noch nicht. Mit Eins. Welches nicht bierhaltige Getränk, so viel sei einfach verraten, beginnt im Namen mit einer Eins? Liedmate. Genau. Liedmate. Ah, das erste Getränk auf der Karte. Das fand ich ganz lustig. Aber müssen wir mal wieder hin. Also die haben alles Mögliche. Ja, so kommt man halt in Berlin an die Biere. Du hast ja auch noch das Haus der 100 Biere genau. erwähnt. Da kann man Bier auch trinken. Da müsstest du eigentlich auch den Aufsturz erwähnen. Kannst du mal raussuchen. Ich schreibe nur Aufsturz. Das ist ein Lokal in Mitte, wo man auch, ich glaube sogar, früher haben die, hatten glaube ich mal mehrere hundert, jetzt haben sie es ein bisschen zurückgefahren, haben immer noch viele Biere, all diese aus Flaschen. Aufsturz.de, genau, richtig. Ja, setz mal ein, da ich habe schon Aufsturz geschrieben. Ja, wenn man Infos haben will, gibt es eine App, die ich auch sehr benutze, die werde ich auch heute benutzen noch. Wenn ich jetzt ganz viele Sonderpunkte bekomme, weil ich ganz viele neue Biere einpflege, das ist die App Untappd, also Untappd. So ein bisschen so wie Flickr geschrieben, an tappd.com und gibt es als App für diverse Smartphone-Systeme und da kann man halt sein Bier registrieren und Informationen finden. Das ist halt ziemlich gut. Die sind wirklich, haben wirklich über fast alles, über die entlegensten Biersorten Informationen. Aber das ist wirklich schön. Auch eine schöne App, finde ich. Ich bin gerade auf der Homepage, da steht drauf, auch geil, Drink Socially. Ja. Ja. Genau. Gibt es auch genau, für Social Drinking nennt man das. Gibt es für iOS, für Android, Windows Phone und Browser. Also auf jeden Fall und BlackBerry 10. Okay. Ah, ja. Und wenn man noch sowas nutzt, der. Auch Biertrinker. Genau. Dann hat mich jemand aufmerksam gemacht, dass es einen Bewertungsbogen für Bier gibt. als PDF. Kann man sich ausdrucken oder auch nicht. Wenn man es ausdruckt, naja. Das ist ein komischer Typen. Typeface ist drauf. Also das, naja. Bewertungsbogen für Bier von der Firma Hertie. Das ist so ein Internethandel, die sich den Namen gesichert haben. Hertie. Ja, dieser Bewertungsbogen ist ganz lustig. Ja, kann man. Können wir uns heute auch ein bisschen drauf beziehen. Genau. Und in der Biothek, da gibt's auch nochmal Bewertungen. Die haben so drei Bierdeckel mit verschiedenen Bewertungssystemen drauf. Hier, das kannst du dir mal angucken. Das ist mir zu kompliziert. Die Biothek, Sucht Fruchtaroten, Fruchtaromen, weitere Aromen, Alzaromen, Blumenaromen und süße Aromen und Gewürzaromen und Zitrusaromen und genau. Ja, und hier ist auch nochmal so eine etwas andere Scheibe. Also okay. So eine Bierdeckel mit so Scheiben drauf. Ah, das ist eher so für die Farbe. Hier ist irgendwie Kupfer, genau. Rostbraun, Karamell, Kastanie, Schokolade, Espresso, da gibt es Schwarz, Blond, Hell, Gold, Sonic, Orange, Mandarine, Bernstein. Und dann ist hier nochmal so ein Bierdegustationsding, was man ausfüllen kann. Mhm. Was ist noch, was wird denn hier? Biername gefragt, Farbe, Aroma, Bittere, okay, Alkohol, Rezenz, Gesamteindruck. Mhm. Ja, das ist schön eigentlich. Also habe ich dann auch die drei Bierdeckel umsonst gekriegt in so einem kleinen Umschlag. Ja. Und da meinte er, sonst würden sie 1 Euro pro Bierdeckel nehmen. Oh, das war richtig teuer, ha? Das ist aber, finde ich, naja. Echt wucher. Also die Bemerkung fand ich nicht gut, selbst wenn es stimmt. Aber er hat sie mir dann geschenkt. Also da ist auf der Rückseite noch komplett viel Werbung drauf, ja, ja. Und also es ist ja wirklich nichts Besonderes. Aber trotzdem so Bewertungsskalen zu haben, das kann uns ja jetzt ja auch helfen. Genau, gerade mir als Nicht-Bier. Als Nicht-Biertrinker, genau. Also jetzt haben wir gute Vorbereitungen. Und wie gesagt, ich habe wirklich die Biere, die alle kennen, ausgelassen. Also Pils, ne, Obergärige, also Weizenbiere. Ich habe auch die Craft-Biere ausgelassen. Also da können wir irgendwann nochmal eine Folge machen. Ja, gibt es ja hier bei uns. Sehr viele Craft-Biere. Also allein bei uns hier hinten der Laden, das Getränke Wunderland, wie ich immer sage. Ich weiß nicht, dieses Craft-Bier-Regal ist, keine Ahnung, da stehen bestimmt 20 ja. Sorten. In der Biothek gibt es auch sehr viele Kraftbiere, eine ganze Abteilung Kraftbiere. Also die wirklich von Privatleuten im kleinsten Kreis Auflagen. Oft in der Badewanne gemacht werden. Das sind halt Kraftbiere, haben wir jetzt hier nicht. Also wir haben hier wirklich nur von echten Brauern. Aber wir fangen an mit so einem Übergang zum Kraftbier. Also das ist so fast schon so die Art. Und zwar ist es ein leichtes Helles. Was ein Helles ist, wird auch gleich noch erklärt werden. Ein leichtes Helles, aber wir fangen erstmal an. Wir haben extra gedacht, ein leichtes zum Start. Das ist aus Hamburg von einer neuen Brauerei, die so ein bisschen so im Craft-Bier-Umfeld auch zu Hause ist. Aber es ist eigentlich kein Craft-Bier. Wir haben eine schöne Webseite, von Freude heißt diese Brauerei. Und die machen also so Witze halt, stoppt Massenbierhaltung. Ach doch, da steht, es ist ein Kraftbier. Ah, ist ein Kraftbier. Und dann bin ich falsch informiert worden. Also der Verkäufer dort hatte gemeint, dass das jetzt kein Kraftbier ist, sondern eine normale Brauerei. Aber gut, der Übergang ist fließend. Fließend, denke ich. Also das Witzige ist ja, die haftungsbeschränktes Unternehmen, was dahinter steht, heißt Wahnsinn UG, also Und der Martin Schuppetta ist der Geschäftsführer und das ist ein Hamburger Unternehmen. Mhm. Ich gucke mal, auch diese Website natürlich auch auf Englisch verfügbar. Macher, Bierfinder, Online-Shop. Mhm. Okay. Ja, ich habe es vor allen Dingen deshalb genommen, weil es halt in der kleinen Flasche zu haben war. Mhm. Und weil er sagte, das ist ein ganz leichtes. Und ich hatte dann gesagt, ja, wir wollen halt diese Probe machen und dann kann man ja nicht so viel Bier trinken. Und dann meinte er, dann nehmen Sie doch das ist ein leichtes und in der kleinen Flasche. Ja, schäumt sehr schön, ist jetzt auch nicht so richtig kalt. Ach so, zum kalten Bier trinken wollte ich noch was sagen. Ja. Da kommen wir dann gleich schon zu den Bierproduktionen. Also es gibt zwei Arten, das hängt von der Hefe ab, nämlich das Obergärige und das Untergärige. Bei Obergärigen schwimmt die Hefe oben. Mhm. Das kann man auch im Sommer produzieren. Das Untergärige, das kann man nicht im Sommer produzieren. Also kann man inzwischen natürlich auch, weil man inzwischen Kühlung hat. Genau, aber Biere gibt es ja schon seit dem Mittelalter. Und das konnte man halt nicht im Sommer produzieren, weil man das kalt produzieren muss. Mhm. Und auch kalt lagern muss. Das wird sehr schnell schlecht. Deshalb ist das ein typisches Winterbier, das untergärige. Und, für mich brauchst du gar nicht so viel reinzutun. Ich bin da, glaube ich, das ist ja schon eine halbe Flasche. Aber das ist ja ein ganz leichtes. Bin mal gespannt, ist wirklich so leicht. Also 4,3% Alkohol. Mhm. Also verschwindend gering. Es ist so ein bisschen, also schäumt sehr schön. Ein relativ helles, sehr trübes Bier. Ganz trübe. Hat so ein bisschen so eine mittlere Farbe. Also jetzt beinahe gesagt, pissgelb. Also ich würde, wenn ich jetzt mal diesen Marker zwischenlege, ist es eigentlich eher orange, also sprich hier, was ist hier? Märzen. Märzen, ja, auf das Märzen kommen wir noch. Also was Märzen bedeutet. Also ich bleibe nochmal bei diesem Hellen. Also es ist untergärig ist eben, gehört zu einer Untergruppe der untergärigen Biere, den Hellen. Mhm. Münchner Hell, weil sie eben so eine gelbe Farbe haben, das ist nicht das Traditionelle. Wir kommen dann auf die alten Biere, die sind eben eher rot und nicht gelb. Und die sind auch oft nicht so alkoholisch, die hellen Biere, und sollten auch nicht so hopfig sein. Allerdings ist das, glaube ich, sehr hopfig. Es riecht ein bisschen hopfig, also bitter. Mhm. Kommt auch aus Norddeutschland. In Norddeutschland trinkt man gerne bittere Biere. Warum das so ist, da habe ich eine eigene Theorie. Denn die Biere kommen ja mehr so aus, ursprünglich die Biertradition so aus Franken, aus den Klöstern. Und das war ja nicht gut zu transportieren und war nicht lange haltbar. Und man konnte es haltbar machen dann später, das hat man erst in der frühen Neuzeit entdeckt, durch Hopfen. Mhm. Und wenn man es halt weit transportiert, also exportiert, daher eben auch der Name Export, dann muss man halt viel Hopfen dran tun und Hopfen war ja auch teuer und für diesen Verkauf in Norddeutschland hat man da besonders viel Hopfen dran getan, damit es bis da auch ankommt und deshalb ist es, dann hat sich da die bittere Biertradition durchgesetzt. Ist meine Theorie, ich weiß es nicht. Ich so, trinke mal. Es steht hier auf der Homepage, dass es ein Pale Ale ist, was auch immer das ist. Duftet ein wenig herb nach Zitronengras und Holunder. Beide darin verwendeten Hopfen Cutchback und Comet stammen von wilden Hopfenvätern. Mhm. Genau, das macht aber wohl diese. Das ist nur im Abgang bitter. Das ist, wenn man es erstmal so trinkt, gar nicht bitter. Und dann erst im Abgang. Also sehr angenehm. Das ist wirklich, ja, doch, ist ein sehr leichtes Bier. Ich meine, 4% Alkohol, das kannst du doch vergessen. Ne? Ja, kannst du vergessen, ja, trotzdem. Aber es ist wirklich sehr, sehr leicht. Und findest du das bitter? Im Abgang ist es bitter. Wenn du ein bisschen wartest, kommt so ein leichter bitterer Ton im Abgang. Ich glaube, ich muss auch einen größeren Schluck nehmen. Nicht mehr viel im Mund hast, dann merkst du das Bittere. Stimmt, ja. Mhm. Ich muss einen größeren Schluck nehmen. Aber sehr erfrischend. Also das ist gut. Boulevard. Boulevard eben, wo man es auf dem Boulevard wohl trinkt. Das ist ja so ein bisschen was Besseres. Ich habe jetzt gerade mal geguckt auf dem Online-Shop bei denen. Interessant ist ja auch, was kostet so ein Bier? Ich habe ja da gar keine Ahnung, keinen Bezug. Dieses Boulevard verkaufen sie auf der Homepage 12 Flaschen für 35,49 Euro. Das macht einen Grundpreis 8,72 Euro pro Liter. Das ist schon ein stolzer Preis. Mhm. Mhm. Das ist ein stolzer Preis, ja. Aber ist gut. Kann man trinken. Ja, und das Bier musste halt immer kalt sein, damit es eben nicht umkippt. Es gibt halt eigentlich gerade diese Traditionsbiere, wir werden es gleich noch sehen, wenn die ein bisschen stehen, dann fangen die an sauer zu schmecken und dann ist es nichts mehr. Also ich habe es selbst erlebt, wenn man in Kneipen geht in Bamberg, die halt noch so aus so Holzfässern zapfen ohne Zapfanlage. Wenn du da irgendwie am Montag hingehst, dann haben sie noch einen Rest vom Wochenende und dann schmeckt das schon sauer. Also es kippt sofort um. Das kann man praktisch nicht lagern und deshalb muss es halt immer auch kalt sein, denn sonst ist es am selben Tag noch hin. Und es gibt wohl, also die Bierkenner, gerade in Süddeutschland, sagen eben, dass es eben doch nicht so kalt getrunken werden sollte. Und deshalb gibt es ja das schöne Mittel des Bierwärmers. Ja. Oder so eine Röhre, wo man heißes Wasser einfüllt, kommt kurz ins Glas. Und dann wärmt sich das kalte Bier ein bisschen an und dann kann man es gut trinken. Hier bei diesem Boulevardbier empfehlen sie optimale Trinktemperatur bei 8 Grad. Ja, ja, das haben wir hier nicht. Also es ist jetzt vielleicht so 12, 14 Grad. Wir haben das hier ja in unserem Räumchen da stehen, wo es nicht ganz so kalt ist. Ja, also das Helle hat meistens einen niedrigen Alkoholgehalt, 4,7 bis 5,4 steht hier, das ist sogar nur 4,3. Und das ist tatsächlich auch ganz typisch. Hier schreiben sie auch, was ist denn die Stammwürze? 11,5%. Was bedeutet das? Stammwürze. Mhm. Ja, da muss ich. Da gibt es. Ist so eine. Ist halt beim Bierbrauen eine wichtige Größe. Das ist sowas Ähnliches wie die Grad Öxle. Ah, okay. Und da geht es halt darum, wie viel Malzzucker da drin ist und so. Ah, okay. Ich verlinke das erstmal gleich mal in die Wikipedia, oder? Ja, mach das mal. Ja. Also je mehr Stammwürze, umso kräftiger, umso süßer, umso mehr Stärke ist da drin und auch, das ist dann auch unter Umständen alkoholischer. Okay. Ich glaube, das koriniert. Das weiß ich nicht genau, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Okay, das ist ja interessant. Was habt ihr? Ich guck mal auf dieses Factsheet, das finde ich mal ganz cool. Auf dieser Seite gibt es ja zu diesem Bier immer so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Das, was da verlinkt ist? Ja, genau. Ich bin jetzt gerade hier auf den Bittereinheiten. Das wird wohl, hat 19 IBU. Aber Moment, du hast doch hier nur von Freude, was verlinkt ist. Ich finde das jetzt nicht. Du musst auf Produkte gehen und dann gehst du auf das Bier. Ja, eigentlich direkt verlinken. Boulevard, genau, kann ich eigentlich. Genau, mach das direkt mal. Boulevard 4,3, ja, das ist das leichteste von denen. Also sie hatten noch Just Pils dort und das hat mich abgeschreckt. Ich bin ja kein Pilztrinker, dieses norddeutsche Bitterbier finde ich nicht gut. Ah ja, hier ist das, sehr schön, Produktbeschreibung, ganz toll, ja. Ich finde es sehr gut, wenn es dafür so ein Datenblatt gibt. Bin ja ein großer Fan davon. Die Daten findest du auch immer bei Untappd, also von vielen Bieren sind die da auch mit dabei. Finde ich sehr gut. Ja, Gerstenmalz, das ist ja eben, das meiste Bier wird aus Gerste gemacht. Es gibt auch Bier aus Weizen oder sogar aus Mischungen von Gerste und Weizen. Aber wir haben es heute vor allen Dingen mit Gerstensaft zu tun. Gerstensaft. Gerstenkaltschale. Genau, Bittereinheiten, das hat 19 IBU, International Bitterness Units und 19 Kaum Bitternoten. Ich kenne auch jetzt nicht, würde mich mal interessieren, was ist dafür. Oh, da müssen wir mal diese Factsheets für die anderen Biere raussuchen. Das wäre mal interessant. Aber vielleicht kann ja auch deine App dann auch weiterhelfen. Kann da auch helfen. Ach so. Verifiziert es doch mal, ob das die auch. Vergessen, das zu verifizieren, genau. Das ist wahr, das mache ich natürlich jetzt sofort. Während wir noch sprechen. Gerade mal nach diesen IBUs. Das war auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Ich habe das ja nur gekauft, weil ich halt ein bisschen einfach variable Sachen hier haben wollte und eben auch nur was Exotisches nehmen wollte. Und ich wollte jetzt nun keine Kraftbiere nehmen, weil das dann zu viel wird. Und das war jetzt bei den normalen Bieren und nicht in der Kraftbierabteilung, aber ja. Ich kann jetzt mal was zu diesem IBU mal sagen. Ich habe jetzt gerade eine Tabelle gefunden. Das hatte jetzt 19. Vom Gefühl her, Berliner Weiße, also umso höher der Wert ist, umso bitterer ist das Bier. Berliner Weiße hat 3 bis 8. Ein Kölsch hat 18 bis 25. Ein Pilz 30 bis 45. Ja, das ist mir zu viel. Belgische Biere, ist jetzt hier so allgemein geschrieben, 11 bis 23. Dann so ein irisches Stout. Ja, 30 bis 70. Also es geht dann schon sehr, sehr stark in die Bitternote rein. Und was haben wir hier noch? Ein Ale, ein dunkles, 15 bis 25. In den USA auch höher, 25 bis 45. Ale, so ein helles, 15 bis 30. Man merkt da, das ist ja so ein helles Ale. Das passt ganz gut in den Mensch hier rein. Ah, hier Schwarzbier, 20 bis 30. Weizen, Doppelbock, 10 bis 30. Märzen, also dieses Oktoberfestbier, 18 bis 25. Und ich gucke hier gerade mal so noch ein Weizenbier. Warum haben die gar kein Weizenbier drin? Nee, haben sie nicht. Altbier, 25 bis 55. Porter, 20 bis 40. Wow. Okay, das ist ja spannend. Ja. Ja, also ich finde es wirklich, das ist angenehm. Also das ist wirklich sehr leicht. Ja, das nächste ist auch sehr leicht. Ich kippe schon mal aus unsere Schale hier. Wir kommen jetzt direkt schon nach Franken. Das soll ja der Schwerpunkt heute sein. Ja. Ich wollte halt nur zum Einstieg mal was anderes haben. Also auch ein leichtes, 4,9. Mhm. Es gilt als helles. Also ich sag mal, wie es heißt, Fichtenschnittler von der Frankenwälder Brauerei aus Naila. Was fällt dir zu Naila ein? Liegt nicht in Thüringen. Nee, aber ganz stark an der Grenze im Landkreis Hof in Nordoberfranken, ganz im Norden, also grenzt an Thüringen. Und man kennt es durch diese spektakuläre Ballonflucht. Da gibt es auch einen Film. Ah, und wo jemand spielt, stimmt. Ist auch noch mal amerikanisch verfilmt worden. Ballonflucht aus der DDR. Ja, richtig. Und die landen dann in Naila, also direkt auf der anderen Seite der Grenze. Naila, also ein urfränkischer Ort. Man kann es ein bisschen am Namen erkennen. Möglicherweise ist die Wurzel auch keltisch, aber La ist ein typischer Diminutiv in Franken und deshalb heißt dieses Bier auch Fichtenschnittla. Mhm. Also Schnittchen, Fichtenschnittchen. Und dieser Norden von Franken, der so in der Ecke zwischen der ehemaligen DDR und Tschechien sich befindet, hat wirklich eine ganz uralte Biertradition. Mhm. Und man kennt ja das Pilsner aus Pilsen, was ja dann schon in Tschechien liegt, aber auch praktisch die gleiche Kulturregion ist. Da wird halt viel Bier gemacht in jedem Dorf. Und so eben auch in Naila. Naila ist von der Bild-Zeitung mal, die haben nach Afrika verlegt worden. Mhm. Das ist auch eine witzige Geschichte. Aber es liegt da in Bayern, also Nordfranken. Ja. Und da steht hier das ominöse Datum 1464 drauf. Also seitdem gibt es schon die Frankenwälder Bürgerbräu-Brauerei. Also 1464, das ist vor dem Reinheitsgebot. Mhm. Das ist wirklich eine ganz, ganz uralte Tradition. Sticht sogar die Bamberger aus, wo wir nachher ein ganz altes Bier haben. Aber das Fichtenschnittler ist halt ein modernes Bier. Also ein helles Bier hier in der grünen Flasche. Pilsener steht bei Untappd. Ich glaube nicht, dass es Pilsner ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es stand in der Biothek auch bei den Hellen und nicht bei den Pilsnern. Ah doch, es riecht aber fast wie Becks. Es riecht wirklich bitter, hopfig. Wir werden sehen. Also möglicherweise ist das ein untypisch fränkisches Bier, weil es so gehopft ist. Oh, ist ja bedeutend heller? Sehr klar, sehr hell. Naja, aber es ein bisschen in Richtung Bernstein geht schon. Ich guck gleich mal. Also es ist nicht ganz so hell. Wir haben extra hier helles Licht. Und das sehen kann tageslichtartiges Licht. So, ich gucke jetzt mal auf dieser Skala, welches... Also ist schon... Ja, was? Ist... Was meinst du? Weizen fast schon? Nee, gell? Festbier. Ja, ja, so Festbierfarben. Es ist ja ein untergäriges. Also Weizen kann es nicht sein. Also es ist ausgerste. Erlesene Zutaten steht da nur drauf. Das ist ja meine Angabe. Mild. Ja, mild. Angenehm milde und liebliche Bierspezialität. Das kann also eigentlich nicht so hopfig sein. Aber ich bin jetzt gespannt. Also hat nur einer hier auf Untappd probiert. Da musst du auch ein besseres Bild machen. Das Bild, was der da reingestellt hat, ja, ist echt unter aller Kanone. Aber schmeckt interessant. Das schmeckt jetzt wirklich nicht. Also es schmeckt in der Tat. Wie nicht so bitteres Pilz. Also es hat was Pilzartiges. Ich finde, es ist zum Schluss auch so ein bisschen leicht süßlich. Leicht süßlich im Abgang. Ja. Genau. Ja, ja. Also das ist schon... Ich würde fast sagen, es ist spritzig. Das ist, also fühlt sich an wie so ein schönes Bier für den Sommer. Ja. Ja, ich glaube, es ist ein schönes Sommerbier. Also auch besser, als ich dachte. Also das ist schon auch klasse. Ich mache mal ein Foto. Und das schmeckt auch zum Schluss nicht ganz so alkoholisch, finde ich, im Abgang. Ja, na, es ist ja auch ein leichtes. Ich habe ja extra ein leichtes. 4,9%. Ja, ein bisschen mehr als das andere, aber es liegt ja alles mögliche Zeug da drin herum. Das ist auch nicht schön. Ja, das ist deine Arbeitsplatzhygiene hier. Für das Bierfoto? Naja, im Hintergrund stehen Umzugskisten. Also, Ich kann es ja auch ankippen, da kannst du es von oben fotografieren. Das wäre schöner. Ja. Pass mal auf, ich gehe dir mal zur Hand. Aber da ist noch viel mehr drin jetzt. Ja, ich mache einfach so. Guck mal, was hältst du denn von diesem Winkel? Ja. Mit diesem hellen Untergrund ist doch das spitzenmäßig. So, das können wir machen. Aber jetzt ist das andere Bier damit drin. Dann schiebst du auf die Seite. Tun ja alles für die Community, dass bei Untappd da mal ein hübsches Bild drin ist, weil dieses Bild, was da drin ist, ist wirklich furchtbar. Ja. So, dann haben wir das auch. Aber ich finde es wirklich ein angenehmes Bier. Also da, ach, ich habe jetzt ein Boot Level und Crisp Day. Ich kriege heute die ganzen Preise hier an Tab. Ja. Also sehr angenehm. Sehr angenehmes Bier. Und wie gesagt, auch ein ganz leichtes. Also nicht gleich wegschütten, vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück. Man weiß, ob wir besseres finden. Auch da 12 Flaschen, 11,40 Euro. Also auch schon recht preisintensiv. Naja, also das ist ja auch ein Bier, das muss ja erstmal aus Franken abtransportiert werden. Also es ist schon was Besonderes und auch in diesen kleinen Flaschen, da sieht man schon, das ist zielt so ein bisschen auf die ja, Hip. Das Hipster-Publikum. Du wolltest sagen, auf das bessere auf die bessere Gesellschaft, ja? Export. Ja, also das lecker. Doch, das schmeckt mir ehrlich gesagt besser als das erste. Ja, und ich würde auch sagen, es ist nicht gut beschrieben als Pilsner, es wäre besser beschrieben als Export. Mhm. Export, um das gleich zu sagen, ist ja auch eine Form des Hellen. Und das ist, heißt deshalb Export, weil es eben besonders haltbar ist. Mhm. Also wie gesagt, das mit dem Haltbarmachen von Bier war halt immer ein Problem. Und als man das gelöst hat, hat man also spezielle Exportbiere gemacht. Also ja, doch, das ist aber kein Export, weil im Export meistens etwas mehr Alkohol, über 5 Volumenprozent, das hat nur 4,9. Export kann auch hell oder dunkel sein. Also es ist eigentlich etwas stärker, das Exportbier. Ja. Genau. Ja. Ist halt länger haltbar. Also das Haltbarmachen des Bieres war lange Zeit ein Problem. Man hat das dann mit verschiedenen Kräutern versucht. Das Bilsenkraut hat man benutzt. Das Bilsenkraut hat aber eben auch noch so ein bisschen ja, das Eigengeschmack? Das Bilsenkraut hat vor allen Dingen Psychowirkungen. Ja, so ein bisschen eine Droge. Und hat dann dazu geführt, dass Leute, die Bilsenkraut zu sich nehmen, zu Unruhen neigten, und das wollte die Obrigkeit unterbinden. Also hat man ja das Reinheitsgebot gemacht, dass man also nicht einfach so ein Bilsenkraut nehmen kann. Möglicherweise kommt die Bezeichnung Pilz eben nicht von Pilsener, was man auch daran, was auch dadurch plausibel ist, dass das Pilsener Urquell gar nicht wie Pilz schmeckt, sondern von Bilsenkraut. Das könnte der Ursprung von Pilz sein, man weiß es nicht genau. Und dann hat man in der frühen Neuzeit plötzlich den Hopfen entdeckt. Mhm. Und der Hopfen hat tatsächlich diese Wirkung, das Bier haltbar zu machen, und so eine leichte Bitternote ist natürlich auch sehr erfrischend. Deshalb hat sich das dann durchgesetzt, und auch weil die Obrigkeit das mit dem Bilsenkraut nicht mehr wollte. Das ist also doch ganz interessant. Und früher hat man dann noch versucht, das Bier auf andere Weise haltbar zu machen. Da kommen wir dann noch drauf. Es gibt jedenfalls die schöne Geschichte, warum das Bier als Fastengetränk zulässig ist. In der Fastenzeit durfte man ja früher auch keinen Wein trinken und so. Und dann war die Frage, ob man ein Bier trinken kann. Und dann hat der Papst eine Prüfung angeordnet und hat sich Bier kommen lassen. Mhm. Aber der Transport über die Alpen nach Italien hat natürlich dafür gesorgt, dass das Bier eben umgekippt ist, sauer geworden ist und dann nicht mehr schmeckte. Und als der Papst das probiert hat, das saure Bier, da hat er gesagt, das schmeckt so schrecklich, das kann man auch in der Fastenzeit trinken. Okay. Und seit dem 16. Jahrhundert ist es dann als Fastenspeise zugelassen. Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir dann auch ein in Bamberg. Denn da das Bier in der Fastenzeit getrunken werden konnte, war das natürlich auch für die kirchlichen Würdenträger das Richtige. Mhm. Und so hat der Fürstbischof in Bamberg eben dafür gesorgt, dass Bier gebraut wurde. In Bamberg wurde zunächst ja auch Wein angebaut. Nun war das da in der Folge der kleinen Eiszeit und so, wurde der Wein nichts mehr. Heute durch den Klimawandel wird er ja wieder was, auch in Bamberg. Und dann ist man immer mehr zur Bierproduktion übergegangen in der frühen Neuzeit, und zwar unter anderem, weil eben der Bischof Bier haben wollte, weil man das in der Fastenzeit trinken konnte. Und da hat er halt eine fürstbischöfliche Brauerei eingerichtet, 1533, glaube ich, in Bamberg. Das ist die erste Brauerei, die immer noch existiert, also von denen, die es noch gibt. Das ist das sogenannte Klosterbräu, das war aber keine kein Klosterbräu, sondern ist für den Bischof gebraut worden. Also es hieß auch fürsbischöfliche Brauerei und im 19. Jahrhundert, weil die Brauereien in der Nähe des Franziskanerklosters war, hat man es dann Klosterbräu genannt, weil es ja dann den Fürstbischof nicht mehr gab. Und da wollte man auch nicht dran erinnert sein, denn man war ja jetzt Bayern und so. Und dann hat man gesagt, okay, wir nennen das Klosterbräu. Das ist also die älteste Brauerei und die hat auch die alten Rezepte bewahrt. Also das Bamberger Braunbier, Klosterbräu Braunbier, die haben also drei Sorten, Braunbier, Schwarzbier und Helles. Das Helle ist neu, das Schwarzbier ist auch neu. Das Braunbier ist das Traditionsbier und so sah das auch aus, das Bier im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Also das Helle ist, wie gesagt, eine neue Erfindung. Es war so rötlich-braun, manchmal nennt man das auch Rotbier. Und hier so eine schöne Bügelflasche, die nehmen wir jetzt mal. Super, ja. Das ist jetzt das welche Braunbier, sagst du, ja? Klosterbräu Braunbier, das findest du auch leicht bei Handtapp. Habe ich schon gesehen, genau. Da findest du auch den Factsheet, da kannst du dann was vorlesen. 5,7 Alkohol. Hier steht etwas stärker. Sehr schöne Bernsteinfarbe. Auch der Schaum ist so ein bisschen rötlich. Hat so einen Stich. Also sehr schönes Bier. Und wirklich, also das ist das Traditionsbier. Das hat man da eben schon immer. Hier steht auf der Webseite bernsteinfarbenes, leicht malzaromatisches Bier. Süffig, weicher, vollmundiger Geschmack. Sehr gute Schaumbildung und Alkohol 5,7%. Ja. Okay. Oh ja, das riecht schon sehr. Ja, das riecht ein bisschen malzig. Riecht malzig. Ein bisschen holzig finde ich auch. Wir werden da im Sommer. Du kommst ja nach Bamberg. Ja. Wir werden im Sommer da, das ist direkt bei mir. Ich fall da direkt rein. Okay. Also wenn ich gar nicht weit gehen will und nicht da ist eine Brauereigaststätte, das ist ja das Typische in Franken, dass das Bier für die Gaststätte gebraut wird und man kann es eigentlich, man kann es in der Gaststätte auch kaufen, aber im Handel wird es dann schon schwierig. Das wird also nicht groß verkauft. In einigen klar Spezialhandlungen in Bamberg gibt es das auch, aber es ist schwer zu finden. Also das musste ich dann schon, das habe ich auch von der Biothek. Also vorne rum schmeckt es gar nicht. Ich finde es extrem, vorne rum schmeckt es sehr dünn. Ja, schmeckt und, sehr dünn vorne rum. Und hinten rum kommt dann kommt diese Malznote. Richtig intensiv. Ein bisschen herb auch, aber nicht sehr hopfig. Also auch eine ganz leichte Ibu, würde ich auch sagen, 19 höchstens. Also das ist, Farbe ist eher. Ibu müsste eigentlich bei Untappd stehen. Ich guck mal schnell, ob ich das finde. Also Klosterbräu. Klosterbräu. Also die Farbe ist es auch schwierig zu. Doch. Bernstein, ne? Ja, also Bernstein. Ja. Bamberger Braunbier, da ist es. 5,4. Ibo not available, schade. Naja, es ist halt schwierig, weil diese Biere dort, das ist zwar jetzt keine das ist eine echte Brauerei, kein Craftbier. Die habe ich uns auch mal besichtigt. Die ist sehr schön, weil sie in der Brauerei, das ist auch in dem alten Traditionsgebäude, sie haben noch die alten Kessel. Also sie haben jetzt natürlich die neuen Stahlkessel, die man benutzt, aber sie haben noch die alte, einen Betonkessel und einen im Stein gemauerten Kessel. Die stehen da noch einfach rum, zum Teil auch halb rückgebaut. Aber man kann das halt eben sehen, wie das früher gemacht wurde. Und da ist die Besichtigung schon sehr interessant. Vor allen Dingen dann, wenn man halt, also die Brauereien, das ist immer in Franken auffällig. Das sind ja alte Häuser und es wirkt alles immer so ein bisschen unsauber, habe ich das Gefühl, in Franken. Obwohl die Franken eigentlich sehr sauber sind. Aber weil das eben so alte Bausubstanz ist. Und dann kommst du in so eine Brauerei und das ist tipptopp. Da ist irgendwie kein Körnchen, nichts. Das ist immer komplett, total super hygienisch sauber. Ist ja klar, wenn da irgendwelche, wenn da irgendwie Schmutz ist, das schimmelt alles, dann ist alles hin. Das muss halt einfach super sauber sein. Wird ja auch stark kontrolliert, weil das ja auch irgendwie so ein Vorzeigeding ist. In Bamberg gibt natürlich die Lebensmittelkontrolle ständig. Wenn da was nicht stimmt, wird die Brauerei sofort zugemacht. Da sind ja schon genug Brauereien gestorben. Also da wird sehr drauf geachtet. Das ist irgendwie immer tipptopp sauber. Also auch beim Klosterbräu, obwohl das Haus, auch die Gaststätte, es wirkt alles schon so ein bisschen muffig, vintage. Ja, ein bisschen verkommen, vintage. Aber sobald man die Brauerei betritt, am Anfang noch mit diesen alten Kesseln, dann ist dann auch diese Vintage-Sache. Und dann kommen die Stahltanks und Stahlkessel und da ist alles wie in der Apotheke, also super sauber. Und wie viele Liter machen die so im Jahr, am Tag? Oder wie muss man das vorstellen? Oh, das steht, glaube ich, auch auf deren Webseite. Die machen nicht so viel, weil sie ja eigentlich nur für den Verkauf da machen. Und also die wird nicht jeden Tag gebraut. Also sie brauen auch, glaube ich, nochmal für andere. Von daher haben sie ein bisschen mehr Auslastung. Aber als ich zum Beispiel da bei der Besichtigung war, meinte er, ja, es ist jetzt gerade hier im Ruhezustand. Das Bier entwickelt sich gerade in den Tanks weiter. Und dann meinte er, ja, nächste Woche wollen wir mal ein bisschen abfüllen und so. Also das, man hatte so den Eindruck, dass das irgendwie alles ganz ruhig und ganz entspannt ist, okay. Und ich meine, wir haben ja oft da bei der ICMP, das ist so ein Hackertreffen, was in Münchsteinach stattfindet, wo die Mate gemacht wird, haben wir das ja auch öfter besichtigt mit Brauereiführung. Und die Mate wird ja im 3- oder 4-Schicht-Betrieb gemacht, da wird ja ständig produziert. Während die Brauerei, also immer wenn wir in der Brauerei waren, wurde gerade nicht gebraut. Okay. Also von daher ist das schon seltsam. Also so viel passiert da nicht, glaube ich. Also das ist, glaube ich, die Brauer sind eher ruhig. Habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Schluck Bier getrunken und ich merke es schon. Du merkst es schon? Ich merke es echt schon. Also ich merke das schon so, hui, das ist schon, geht mir schon gut in den Kopf rein. Oh, das ging aber schnell. Also ich merke noch nichts. Also wie gesagt, so, ja, ich habe jetzt irgendwo zwischen bei den Links die Berliner Brauereien. Ja, also wir wollten noch mal kurz zu Brauen und Hackerkultur sprechen. Genau. Das ist vielleicht der Übergang, der gerade fehlte. Ja. Es gibt ja auch bei uns in den Hackerkreisen gibt es ja auch viele ambitionierte Bierbrauer. Ich denke auch, dass so Bierbrauen zu Hause, glaube ich, fühlt wieder ein großer Sport geworden. Oh, das war immer so. Ich habe schon, als ich als junger Student da durch Europa gefahren bin mit Interrail, habe ich an mehreren Stellen plötzlich Leute getroffen, die in ihrer Badewanne Bier gemacht haben. Das stinkt doch so irgendwann ganz unheimlich. Ja. Also ich kann mich erinnern, ein Freund von mir hat das auch mal gemacht und es gibt, hat es dann das erste Mal gemacht und er sagte halt, es gibt so Stellen zwischendrin, wo du denkst, ey, du schmeißt das alles weg, das wird alles nichts, das riecht alles furchtbar, daraus kann nie mal leckeres Bier werden. Und dann irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo es dann in die richtige Richtung sich entwickelt und dann schmeckt es total hervorragend. Ja. Ja. Ja. Ja, also in Berlin gibt es auch Brauereien, da gibt es eben sogar diese VLB. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, was das VLB heißt. Siehst du, das ist machen irgendwie die Lehrbetrieb irgendwie. Die machen, das hängt zusammen mit der TU Berlin, wo du auch Brauwesen studieren kannst. Ja. Und da kannst du das auch lernen. Und die haben hier so einen Lehrbetrieb, wo man auch Bier kriegt. Ich habe da auch schon mal bei der Langen Nacht der Wissenschaft das selbstgebraute, Versuchs- und Lehrbetrieb Berlin. Und die machen hier auch diese Brauereiliste, die Berliner Brauereiliste. Und gibt ja einen, wir haben ja einen gemeinsamen Freund aus den Hackerkreisen, genau. Andreas Bog, der das sogenannte Bogbier macht, also nicht Bockbier, da kommen wir dann noch drauf. Bogbier, und da geht es ja vor allen Dingen um die Wiederbelebung der Berliner Weiße. Der Traditionsweiße mit der Milchsäure. Es gibt zwar immer noch Berliner Weiße, aber die wird jetzt anders hergestellt, weil das ursprüngliche Verfahren zu aufwendig ist für die industrielle Produktion mit der originalen Milchsäure. Und er hat das versucht wiederzubeleben. Das ist allerdings obergäriges Bier. Deshalb habe ich das heute ausgelassen. Da können wir vielleicht nochmal mit Andreas eine Sendung machen. Auf jeden Fall, ja. Also obergäriges nicht heute. Wir bleiben beim Untergärigen. Und ja, dann würde ich doch sagen, Schwarzbier habe ich nicht. Aber ich wollte noch so 2-3 Sachen sagen, ja, sag doch noch. Zu Berlin und Bier. Also wie gesagt, ich bin ja wirklich jetzt nicht so der Bierexperte, aber ich habe das Gefühl, dass Berlin als Stadt sehr, sehr bierlastig ist in den Getränken. Das merkt man auch ganz, ganz deutlich, klar, durch die Brauereien, die es hier in Berlin gibt, aber auch durch die Festivitäten, die es so gibt. Also es gibt halt irgendwie das internationale Berliner Bierfestival. Es gibt halt irgendwie die ganz, ganz viele so Bierstores in Berlin wie Hopfen und Malz, wo du so ein paar Sachen kriegst. Dann gibt es halt die ganze Craft-Kultur. Mhm. Da gibt es die Berliner Beer Week. Dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Brauereien. Die Biermeile im Sommer an der Frankfurter Allee, die ja auch immer, ja, da muss da morgens hingehen. Dann sind noch nicht so viele Besoffene da, sonst ist es unerträglich. Also das hat schon Prater Gärten sind ja auch mit Biergärten genau, relativ auf dem Umland. Genau, sehr stark. Ja, Brauhaus Templin, auch so eine kleine Privatbrauerei mit schönem Biergarten in Potsdam, im Templiner See. Und hier in Berlin natürlich direkt auch, in der Innenstadt Prater hast du schon erwähnt. Genau. Café am Neuen See, das heißt zwar Café am Neuen See, ist aber eigentlich ein Biergarten, also vor allen Dingen bekannt als Biergarten. Golgatha. Kenn ich nicht. Ach, kennst du nicht, da waren wir doch schon. Golgatha? Am Kreuzberg. Ah, doch, doch, da waren wir. Doch, stimmt, ja. Kreuzberg. Oh, passt zum Kreuzberg im Golgatha. Die Schädelstätte aus der Bibel. Und das ist auch so ein bisschen so ein halt, ja, das war mal so ein Hippie-Biergarten, so ein bisschen, wo dann auch ein bisschen die Punk-Kultur zu Hause war und jetzt ist es auch sehr verhipstert. Das ist hinter dem ehemaligen Schultheißgelände. Ah, okay, dann weiß ich sehr genau. Und ja, das ist auch, man sitzt da schon sehr schön im Sommer, also das ist schon sehr angenehm. Auch wenn es am schönsten ist eigentlich so in der Übergangszeit, weil die dann schon offen haben oder noch offen haben und es nicht mehr ganz so gerappelt voll ist. Denn wenn es so gerappelt voll ist im Sommer, ist es auch manchmal unangenehm. Ja. Also. Da fällt dann immer mal einer die Treppe runter. Man muss nämlich vom oberen Bereich eine Treppe runtergehen und so. Das ist manchmal unangenehm. Also ich habe da ein paar unangenehme Sachen erlebt. Aber trotzdem ein schöner Laden, also auf jeden Fall empfehlenswert. Auf jeden Fall, wo es auch Berliner Biere gibt im Ausschank und bayerische. Kannst halt im Ausschank zwischen bayerischen und Berliner Bieren auswählen. Haben sie da mehrere. Aber das ist schon sehr schön. Ansonsten, mein Geheimtipp ist ja der, jetzt sage ich es, ist dann noch zu spät, aber wir verlinken es einfach nicht. Dann vergessen sie natürlich wieder. Brauers Rixdorf im Sommer. Genau, wir waren da schon. Auch im Winter ist es schon, ja. Ja, aber im Sommer ist halt sehr schön, weil es ein sehr schöner Garten ist. Eigentlich kein Biergarten, aber sie haben halt den Garten, den sie auf ihrem Grundstück haben, dann den sie auch, wo sie so Sachen gepflanzt haben und so, dann so zwischen den Blumen. Ist mehr so eine Kaffeeatmosphäre, aber es ist halt eine Brauerei. Mhm. Es gibt Bier. Ja, kann man auch empfehlen. Ja. Die hat ja eine Zeit lang, hatten die den Betrieb eingestellt als Brauerei und das kam nicht so gut an und dann haben sie wieder angefangen zu brauen. Okay. Scheinbar ist die Nachfrage auch für sowas in Berlin noch sehr, sehr groß. Ich sehe, dir schmeckt's. Das schmeckt mir so gut, das kann ich nicht wegschütten. Okay. So. Aber auch nicht so ein Problem mit Bier. So, jetzt kommen wir gleich zum, jetzt wirst du, vergiss alles, was du über Bier weißt. Okay. Jetzt kommt ein Bier, das muss man getrunken haben und du wirst es dann auch frisch vom Fass im Sommer trinken. Also die Wissenden werden sofort erraten, was es ist. Gucken, was der Chat sagt. Der redet nur von Fußball. Echt Schlenkerler Rauchbier. Echt mit AE geschrieben, damit es altmodisch wird. Schlenkerler Rauchbier, also Rauchbier. Also es geräuchert irgendwie. Ja. Also ich sagte ja schon, der Hopfen macht es haltbar. Und bevor man das mit dem Hopfen hatte, also schon im Mittelalter, hatte man eine andere Methode, das Bier wenigstens ein bisschen haltbar zu machen, indem man die grüne Gerste vor der Melzung räuchert. Dadurch werden eben bestimmte Bakterien abgetötet und dadurch ist das Ganze viel haltbarer. Und dadurch nimmt natürlich die Gerste auch so rauchigen Geschmack. Und das ist ungewöhnlich. Und schmeckt seltsam. Also wenn man das erste Rauchbier trinkt, denkt man, was ist denn das? Schmeckt wie Schinken. Und man kann sich dran gewöhnen. Oder man steigt um. In Bamberg gibt es dann das sogenannte Spezialrauchbier. Das ist nicht ganz so rauchig. Das habe ich aber jetzt nicht mitgebracht. Ich habe das echt Schlenkerler mitgebracht. Und dann gibt es eine Brauerei im Süden von Bamberg, im kleinen Dorf, Hallandorf, Rittmeier. Dessen Bier kriegt man auch bei Ambrosetti. Die haben mehrfach den Europäischen Bierpreis für ihr Rauchbier bekommen. Ist nämlich ganz leicht rauchig. Und das ist wirklich sehr lecker. Habe ich nicht mitgebracht, sondern das echt Schlenkerler. Ein Rauchbier muss reichen, so viel kannst du nicht trinken. Das Rittmeier ist wirklich fantastisch. Die haben diesen Bierpreis wirklich nicht umsonst bekommen. Kriegt man wirklich auch in Berlin. Und dann gibt es eins, das man in Berlin nicht bekommt. Das ist auch ganz leicht rauchig. Hartmanns Felsentrunk, auch von einer Brauerei, ich glaube Scheßlitz, also in der Nähe von Bamberg. Und das finde ich auch sehr lecker, weil es noch nur ganz zart rauchig ist. Dafür aber so ein bisschen, dass die haben so Whisky-Malz und Whisky-Fässer genommen. Es hat noch so eine leichte Whisky-Note. Das ist auch sehr interessant. Aber das haben wir nicht. Wir nehmen das Echt-Schlenkerla, also das Traditionsrauchbier, was richtig rauchig schmeckt, was wirklich hardcore ist. Und viele können das nicht trinken. Denen wird schlecht. Und ich denke, es ist wie Clubmate. Das erste Trink denkst du, was ist das? Und dann gewöhnt man sich dran und denkt, ich möchte Bier mit Schinken haben. Also ganz dunkel gehört auch zu den, also dunklen, beziehungsweise in der Wikipedia wird sogar unter Rotbier, wo es gar nicht rötlich ist, das Rauchbier mit aufgeführt. Die anderen sind heller. Das Schlenkerla ist nun besonders dunkel, besonders rauchig. Hier ist mein Glas. Nehm mal ein bisschen. Ja, nicht so viel. Sehr viel Schaum. Ist auch stärker. Ich glaube, das also hat mehr Stammwürze auf jeden Fall und hat auch mehr Alkohol. 5,1. Okay. Das heißt übrigens deshalb Schlenkerla, weil der erste Braumeister zur Gründungszeit, also irgendwann in der frühen Neuzeit, der konnte nicht gut gehen. Der schwankte beim Gehen, war irgendwie behindert. Man weiß nicht mehr genau, was das war. Und dann haben die Leute ihn da Schlenkerla genannt, also Schlenkern, wie schwanken, und La Diminutiv, weil der wahrscheinlich auch klein war. Und Schlenkerla, das ist auch abgebildet hier, ist so eine Person drauf, das ist wohl dieser erste Braumeister, ich habe den Namen jetzt vergessen, Luft heißen die, glaube ich, die Familie. Das sollten ja auch draufstehen, weil die immer noch, das ist immer noch in der Hand der gleichen Familie. Die produzieren das immer noch nach dem alten Rezept. Das ist also, deshalb schreiben sie eben echt Schlenkerla. Das ist immer noch das Rauchbier, so wie es 1500 noch was, 1516, das muss man in der Wikipedia nachschauen, also im 16. Jahrhundert erfunden worden ist. Und das ist wirklich eine der großen Spezialitäten. Also viele Touristen nehmen sich sowas mit. Deshalb konnte ich das auch am Bahnhof kaufen. Okay. Und das ist halt wirklich das Traditionsbier. Wenn du schon dran riechst, ja, merkst du schon, der Schinkengeruch. Schwarzwälder Schinken. Das ist Schwarzwälder pur. Schinken. Pur. Also reicher Schinken, also schmeckt es auch. Aber es ist nett. Das stimmt, ja. Das schmeckt wie Schinken, ja. Also ich stelle mir so vor, wenn du aber gar nicht bitter. Wenn so der Schinken in dieser Folie eingeschweißt ist und du machst den auf, dann fängt der so ein bisschen an zu schwitzen, weißt du? Mhm. Und du an dieser Folie leckst, so stelle ich mir vor, so schmeckt ja, es. Ja. Ja, ist auch ein schönes Lokal, leider immer voll. Wir müssen aber im Sommer haben wir vielleicht Glück, wenn du da bist, dass wir, da kann man in den Garten gehen. Es ist auch direkt neben dem Dominikanerkloster und gehörte wahrscheinlich ursprünglich zum Dominikanerkloster. Die haben wir tatsächlich da mit und für die Mönche gebaut. Das heißt, möglicherweise ist die Brautradition größer. Ah, Ibo 30, hier steht's bei Untappd. Ibo 30. Okay. Also auch etwas bitterer, man merkt es auch im Nachgeschmack. 5,1 Alkohol. Und hier siehst du ganz viele, die das getrunken haben. 51.430, jetzt komme ich auch mal dazu. Check-in. Im Von und Rom. Jetzt bewerte ich es auch mal. Also ich finde es ja nicht so toll. Das Interessante ist hier, das Bier kommt auch in einem Kinderfilm vor. Mhm. Und zwar das Fliegende Klassenzimmer von 1973. Oh, da kommt das vor. Hm, scheinbar, ja. Ich hab den, ja, wenn du das den Kindern gibst, trinken die kein Bier mehr. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja. Das schmeckt echt. Also schmeckt wie Schinken. Also wenn man sich daran gewöhnt, dann ist das okay. Also sie haben dort auch im Sommer noch so ein sogenanntes ungespundetes. Das ist Bier, was man eben nicht lagern kann. Ungespundetes ist offen. Offen in den Fässern, in den Bierkellern gelagert und dann sofort ausgetrunken. Das ist die Alternative dazu. Die ist dann ohne Rauchbier. Aber das gibt's nur im Sommer und nur draußen. Also wenn wir sonst in dem Laden sind, wenn du da reingehst, das ist auch da so eine typische Brauerei. Also wenn du was anderes trinken willst als das Rauchbier, dann hast du schon ein Problem mit der Kellnerin. Ah, okay. Du bist, dass du, wann man da hingeht, um das Rauchbier zu trinken. Das ist der Default. Und wir haben auch so richtig Traditionsessen. Mhm. Also was du serviert bekommst, ist halt zum Beispiel Fleck sauer. Das sind Innereien, Kuddel. Kuddel, ja. Ja. So muss man auch mögen. Aber das gibt's halt dann dazu. Mhm. Also da lassen sie sich nicht, also das ist sehr traditionsbezogen dort bei Küche und Bier. Aber wenn du da reinkommst, sitzen da immer Touristen, ganz viele Japaner. Also jeder Japaner, der in Bamberg ist, will da rein. Okay. Und ich hatte auch schon mal Besuch aus Berlin. Der Mensch hat dann gleich so ein, das ist auch so ein Verkauf dort, wenn du rausgehst, hat dann direkt vom Verkauf sich so ein, ja, so ein, nicht ein Fass, sondern so ein 5-Liter-Dose ja. mitgenommen. Mit so einem Schnellverschluss. Ja. Und ich weiß nicht, ob er das im Zug getrunken hat, sowas, keine Ahnung. Mhm. Aber das war wirklich, also das ist wirklich, also die Touristen fahren da voll drauf ab. Ich finde. Trink's nicht, also ich kann es inzwischen trinken, ohne die Miene zu verziehen, aber es ist nicht mein Lieblingsbier. Ich glaube, was ich mir noch vorstellen kann, warum das bestimmt auch damals so beliebt war, ist in der Zeit, wo es halt wenig zu essen gab und gerade Fleisch sehr rar war. Ja. Das hat so ein bisschen diesen ja, Räucherfleischgeschmack halt. Und da kann man sich einbilden, man hätte jetzt irgendwie doch ein Stück Schinken gegessen. Ja. Ja. Gut. Dann kommen wir mal, das ist die eine Tradition, das Schlenkerla. Mach hier wegschütten. Das andere, die andere Tradition ist das sogenannte Kellerbier. Also in Bamberg geht man nicht in den Keller, sondern auf den Keller, und das ist auch wörtlich, zum Bier trinken. Und zwar gibt's, sind große Teile der Stadt Bamberg unten drunter ausgehöhlt, weil man da Sand abgebaut hat, diesen ganz feinen Sand, den, also wie man hat den, die Steine dort zerrieben zu Sand und den als Putzmittel verkauft. Also der Bamberger Sand war bis in die 20er Jahre, bis man halt Atta irgendwie erfunden, vermarktet hat, das Scheuermittel schlechthin. Okay. Weil das ganz feiner, also wenn der, wenn die, wenn das zerrieben ist, dieser Sandstein, wird er zu ganz feinem, ganz, also wirklich mikroskopisch kleinem, feinen, weißen Sand. Der ist auch ganz weiß. Das ist natürlich gut, wenn du putzen willst. Ne? Ja, klar. Und da hat man das abgebaut seit dem Mittelalter oder sogar schon früher. Da gibt es irgendwie Funde, dass schon irgendwie, weiß ich nicht, zur Bronzezeit da irgendwie was abgebaut worden ist. Ja. Und dadurch ist unter der Stadt alles ausgehöhlt. Es gibt also riesige Höhlen und sogenannte Keller, so heißt das dann, weil das auch eigentlich nicht tief ist, sondern alles ausgehöhlt, direkt so unter den Häusern. Und in diesen Kellern hat man dann später Bier gelagert. Da gab es konstante Temperaturen, also 11 Grad meistens so, und da konnte man gut Bier lagern. Ja, also auch wenn man da im Sommer Besichtigungen macht, ja, ist es da kalt, muss man sich sehr angenehm anziehen. Im Krieg hat man da auch kriegswichtige Produktion so ein bisschen gemacht. Deshalb stehen da jetzt auch noch irgendwelche Maschinen und eben auch diese Lagerräume für das Bier. Und dann hat man eben auf den Kellern oben drauf Bänke aufgestellt. Dann gab es im Sommer das frische, kalte Bier. Und da konnte man eben das ganze Jahr Bier produzieren und Bier lagern. Ja. Das ganze Jahr. Und eben deshalb auch Bier verkaufen. Das war was Besonderes, denn sonst gab es im Sommer nicht die Möglichkeit, Bier zu machen, weil es zu warm war. Und die Kühlmöglichkeiten waren nicht da. Und in Bamberg gab es die. Man hat im Winter den Schnee einfach in die Keller getan. Dann hielt er sich das ganze Jahr. Man hatte halt immer Kühlmittel. Und das hat einem auch die Bamberger Biertradition begründet. Und eben auch diese Tradition im Sommer, auf die Keller zu gehen, um dort Bier zu trinken. Und dann gibt es eben das spezielle Kellerbier. Das ist halt relativ frisches Bier, was produziert worden ist. Und was sozusagen direkt noch während des Bau, des Brauprozesses irgendwie abgezogen wird von dem Brautanks, noch bevor es irgendwie in die Fässer kommt, also bevor es dann gespundet wird. Und dieses sogenannte Kellerbier heißt deshalb auch Zwickelbier, weil der Zwickel ist die Bezeichnung für diesen Hahn, wo der Braumeister sein Bier abfüllt. Okay. Oh, der hat so einen Schlüssel, das ist der Zwickel, und damit macht man das auf, die Leitung, und kann sich das Bier abzapfen. Und ja, dieses abgezapfte Bier heißt es aber auch Zwickelbier oder eben den Bamberg Kellerbier, und das ist eben das frische Bier, was man im Sommer auf den Kellern trinkt. Das ist eigentlich nicht so gut zum Lagern, wenn man es wirklich lagern will, also dann in Fässern, dann ist es sogenanntes Lager, aber auch. Weihere Lager habe ich da auch. Und wenn man es sofort trinkt, ist es eben dieses Kellerbier. Und das trinkt man halt im Sommer. Und ich habe das von einem Brauer, Kundmüller heißt der, steht hier gar nicht drauf. Das ist das sogenannte Weierer. Weier ist das Dorf direkt bei Bamberg. Da kommt das her. Und ich habe jetzt einfach mal von dieser Brauerei, damit wir das vergleichen können, die machen auch Rauchbier, aber das ist selten, das habe ich nicht bekommen. Also die machen Kellerbier, die machen Lager, habe ich besorgt. Die machen zu bestimmten Zeiten Bockbier, da kommt man drauf. Die machen auch noch einen Kellerpilz, das ist dann ein bisschen hopfiger, aber eigentlich auch ein Kellerbier. Und dann gibt's noch das Urstöffler, das ist so ein dunkles. Das ist auch, habe ich im Verkauf auch noch nicht gefunden. Also ich habe jetzt einfach mal Weierer Keller, Weierer Lager zum Vergleich und Weierer Bock. Aber das Weierer Bock muss man ganz zum Schluss trinken, weil das natürlich ein ganz, ganz heftiges Bier ist. Okay. Da erzähle ich auch noch was zum Bockbier und so. Und wie gesagt, das ist von der Brauerei Kundmüller. Die ist mir, also die machen sehr gutes Bier, das habe ich mal entdeckt. Und wir machen halt immer von der vom Institut aus so ein Sommerfest und da habe ich gedacht, ach, man müsste mal bei Kundmüller fragen. Hat damals meine Sekretärin dann angeleiert, weil mir dieses Bier so geschmeckt hat. Ich hatte da mal das auf einer Radtour entdeckt. Der Kundmüller liefert uns dann immer das Bier und gleich die Bierbänke und die Krüge und so. Ja. Stellt uns einfach den Laster auf den Hof. Wir nehmen alles runter, können das Sommerfest machen, packen alles wieder drauf und er rechnet ab, was er da über hat. Super. Und also sehr praktisch, fährt uns das auch wieder weg. Also wenig Stress und der volle Service. Und ja, das ist eine schöne Sache und das ist ein tolles Bier. Und das habe ich jetzt mitgebracht, das kann man außer Bambergs, das habe ich nirgendwo bekommen. Auch in der Bügelflasche, also wieder verschließbar. So, und ein wirklich hervorragendes Bier. Also eigentlich mit meinem Lieblingsbier in Bamberg. Also das kommt aus dem Dorf, direkt bei Bamberg. War ja nicht zwischen Bischberg und, wie heißt der nächste Ort? Thronstadt oder so ähnlich. Also am Main, am Main. Mhm. Ist direkt, also auf der anderen Seite wird schon Wein angebaut. Okay. Ist aber doch, ist so ein bisschen naturtrüb, gell? Ja. Naturtrüb, das sind halt diese Kellerbiere immer. Sind eigentlich auch relativ leicht, also 4,9, weil es ja ein Sommerbier ist. Ist auch nicht so bitter, hier steht nichts zum Ibu, aber das schwankt wahrscheinlich auch immer, je nach Produktion, wie viel Hopfen man da ran tut, was für Hopfen man da ran tut. Also ein bisschen, also es ist schon ein bisschen dunkler, es ist naturtrüb und ich finde es also wirklich super lecker. Ja. Probier's mal. Prost. Das ist ja fast wie Limonade. Ja, das ist doch richtig frisch. Also sehr gut trinkbar. Sehr leicht. Ja. Und schmeckt also eher wie, ich würde sagen, wie Limonade. Oh, würde ich jetzt nicht sagen, aber. Also ist jetzt nicht so. Ist halt so ein Sommerbier. Mhm. Das ist wirklich, wirklich toll, so zu trinken im Sommer. Und das Gute ist, weil es eben auch nicht so alkoholisch ist, kannst du dann auch noch mal so einen Humpen mehr davon trinken. Mhm. Wir nehmen für das Sommerfest Seidler keine Maßlor, also keine Maßkrüge, also nur ein halber Liter. Und wenn das vom Fass abgefüllt wird, ist das ja nie voll, weil das Fass immer zu viel Schaum hat und so. Das heißt, man kann da mal ein paar Seidler trinken und ist noch nicht richtig besoffen. Das ist eigentlich das Angenehme an der ganzen Sache. Also von daher kann ich das für Sommerfeste durchweg empfehlen. Und auch preislich interessant. Ich habe jetzt gerade mal geguckt hier. Das ist jetzt das Lager, was wir haben, gell? Nee, das ist das Kellerbier. Kellerbier. Kommt gleich. Lager ist ja ein bisschen edler. Kann man ja auch lagern. Hat, glaube ich, ein bisschen mehr Alkohol. Gucken wir gleich. Sag das jetzt einfach so. Und ist sogar weniger Alkohol. 4,7. Bisschen mehr Hopfen. Also, das muss es sicher halten, ne? Das Lagerbier. Also, finde jetzt auch okay preislich. Kostet der Kasten 12,80 Euro. Plus 4,50 Euro Pfand. Also ich habe so einen Bahnhof gekauft, da kostet das irgendwie 1,05 Euro oder so. Ja, also ist wirklich kein Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte jetzt so, wenn es wirklich so ein bekanntes Bier mittlerweile auch ist, dass es da bedeutend teurer ist, aber es ist nicht. Das ist nicht bekannt. Das habe ich entdeckt und das gibt es jetzt auch am Bahnhof. Deshalb bin ich ja so ganz begeistert. Aber ich dachte, das hat doch so viel Preise Nein, gewonnen. Das hat auch Preise gewonnen. Das hat auch den Europäischen Bierpreis gewonnen, aber das Bock hat den Europäischen Bierpreis gewonnen. Okay. Das habe ich ja hier. Das ist das beste Bock, was man kriegen kann in Europa. Aber ja, dadurch ist man aufmerksam geworden auf die Brauerei. Deshalb ist er mittlerweile auch am Bahnhof. Mhm. Aber das ist eigentlich eine Dorfbrauerei, eine Gaststätte, wo man hingeht und das Bier vor Ort trinkt. Okay. Ja, und dann liefert er uns das. Und jetzt gibt es es sogar am Bahnhof, nachdem er dann den Bierpreis gewonnen hat. Okay. 2014, da bin ich auch erst, ich weiß es gar nicht, Bronze. Nee, 2011. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Und das ist schön, dass es am Bahnhof gibt. Also ich nehme natürlich nicht zum Zugfahren Bier mit, das ist nicht so mein Ding. Aber ich hatte Besuch von einem Berliner Freund und wir sind dann gemeinsam nach Berlin gefahren von Bamberg aus und da meinte er auch, lass uns doch ein Bier mitnehmen. Ein Wegbier. Entdeckt, Mensch, das gibt's ja hier am Bahnhof. Und dann habe ich auch mal jeder zwei Flaschen eingepackt für die Zugfahrt und das war eigentlich ganz nett. Dann haben wir einfach, statt uns in die Kneipe zu setzen, er war halt dann nur auf der Durchreise da, wir konnten halt nicht in die Kneipe gehen. Er kam aus München oder so, dienstlich, und dann haben wir uns da praktisch am Zug getroffen. Ja. Und ich habe da vier Bier mitgenommen und dann hatten wir da im Zug, statt in der Kneipe, so ein bisschen, komm, wir mal machen. Also, würde ich jetzt auch nicht immer machen, aber ausnahmsweise. Also, das finde ich sogar als Nicht-Biertrinker. Das kann man gut trinken, ne? Sehr gut. Also, das schmeckt mir extrem lecker. Ja, ich finde das auch. Das ist ein sehr schönes Bier. Sehr bekömmlich und leicht und so. Ja, jetzt zum Vergleich dazu das Lager. Das ist, ich glaube, der Vergleich ist aufschlussreich. Ich mache das eigentlich für mich selber, weil ich das nie zusammen trinken konnte. Und jetzt kann ich es direkt vergleichen. Das Lager ist halt das, was eben auch exportiert wird. Deshalb ist das auch nicht in dieser Bügelflasche, weil man außerhalb Bambergs eine Bügelflasche nicht zurückgeben kann. Ja, vielleicht, wie gesagt, bei unserem Getränkewunderland. Und deshalb hier in der Normflasche. Das wird also zum Exportieren genommen. Der Schaum ist hat eine bisschen andere Konsistenz. Also die Blasen sind irgendwie kleiner. Und das müsste auch ein bisschen hopfiger sein und hat sogar noch weniger Alkohol. Das hat mich jetzt gewundert, weil ich immer dachte, dass Lager eigentlich mehr Alkohol hat. Aber naja. Was steht denn hier drauf? Das geschützte Markenzeichen Solarbier garantiert, dass unser Bier unter ständiger Kontrolle der TU München Weihenstephan ausschließlich aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Mhm. Ah ja. Naja, das kommt noch dazu. Da ist Bamberg jetzt ganz stolz drauf. Mein Energieversorger, die Stadtwerke Bamberg, hat mir jetzt geschrieben, dass ich jetzt 100% Ökostrom habe. Super. Das ist witzig. Ich habe im letzten Jahr nicht umgestellt auf Ökostrom. Das hätte ich nicht machen können. Da hatten sie ein Festpreisangebot. Mhm. Sparen Sie mit uns Festpreis Strom. Ich habe es nicht gemacht. Der Strompreis ist nicht erhöht worden. Jetzt habe ich auch Ökostrom. Na super. Was ich immer wollte. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, aber jetzt ist es von selbst passiert. Von selbst passiert. Für billige. Das ist nicht schlecht. Also ich fand es davor besser. Ja, ja, das ist besser, das Kellerbier, finde ich auch. Das hat zum Schluss so eine leichte, ja, ich würde nicht sagen Bitternote, aber ja, das ist ein bisschen Hopfen mehr drin, weil das ja eben sich halten muss. Das Kellerbier ist ja sozusagen nur für den lokalen Verbraucher. Ich habe das jetzt mal als Flasche mitgenommen und das ist eben das, was sie auch nach außen verkaufen. Deshalb auch in der Standard-Pfandflasche. Ich finde es aber auch gut. Auch gut, aber es ist mir zu bitter, also weil ich da ja schon anspruchsvoll bin. Für Norddeutsche ist es gar nicht bitter, aber es ist halt, naja, es ist halt dann doch das Lager oder fast schon Export. Bei Export müsste es mehr Alkohol haben, ab 5% ist das Export. Und deshalb ist es kein Export, deshalb Lager. Ja, ist nicht schlecht, also ist okay. Ja. So, die Uhr hat sich hier wieder verabschiedet. Wie sieht's aus? Jo, denn wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Fanfare. Bin ich mal gespannt. Es kommt jetzt das Bockbier. Das Bockbier. Was weißt du über Bockbier? Ich weiß nur, dass es sehr stark ist. Das ist das, was ich von Bockbier weiß. Ah, so, dieses ist ja gar nicht mal so stark. 6,6%. Dann noch Doppelbock. Bock ist irgendwie. Bockstärker. Also viel Alkohol, sehr dunkel. Und es gibt halt noch diese Maibock, Festbock, also für jede Eventklasse gibt es ja noch ein eigenes Bier. Event. Moment, ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Also ich sagte ja, das Bier kann man nicht das ganze Jahr produzieren. Mhm. Im März ist Schluss. Deshalb gibt es zum Schluss nochmal ein starkes Bier, das sogenannte Märzen. Mhm. Ja, im März kann man halt letztlich Bier produzieren, mhm, und dann konnte man es früher nicht, weil man im Sommer halt nicht kühlen konnte. Im Bamberg könnte man vielleicht schon, wenn man noch was hatte von dem Schnee im Keller. Dann ging das schon noch. Und dann hat man halt nochmal ein stärkeres Bier gemacht. Und außerdem hat man für bestimmte Feiertage auch nochmal Bier, starkes Bier gemacht. Also es gibt den ganz großen Feiertag, also es gibt natürlich für den Jahresanfang, für Weihnachten, Weihnachtsbock, Jahresanfang Bier. Weihnachtsbock auch deshalb, weil man ja dann noch Fastenzeit hatte, wo man auch, also vor Weihnachten früher, wo man dann auch nochmal Bier trinken wollte. Und auch starkes Bier trinken wollte, nämlich viel Stammwürze. Und dann hat man halt im März auch nochmal, also auch oft Fastenzeit, nochmal Märzen gemacht. Und wer dann noch konnte und richtig angeben konnte, hat dann nochmal im Mai, sogenanntes Maibock gemacht. Das ist jetzt hier vom März, also war ja, das ist also Märzenbock. Und dann gibt es halt noch zu St. Georg, das ist im April, das ist auch nochmal so ein letzter Versuch, wenn eine göttliche Fügung mit viel Beten geht es auch noch. Und dann gibt es natürlich noch das Johannibock, was eine Herausforderung ist, weil es natürlich zu St. Johannis, also 24. Juni, sehr warm ist. Ja. Und wer da noch Bier machen kann, der hat zu Johanni drauf, oder hat ihn ist mit dem Teufel im Bund. Mhm. Oh, das ist halt der Punkt. Ja, und hier habe ich jetzt von Weyerer dieses prämierte Bock, was sehr viele Preise gewonnen hat. 2011 Bronze, 2009 Silber, 2007 Silber, Europäischer Bierpreis, und das ist schon eine Auszeichnung. Also das gilt, das ist das beste Bock. So sind die Leute auf Weyerer aufmerksam geworden. Ich kannte schon, und ich es eben schon vorher kennengelernt hatte durch meine Radtour 2003 oder 2004, als ich ganz neu in Bamberg war. Jetzt lasse ich das mit dem Fahrrad fahren, das ist mir zu gefährlich geworden, und auch zu anstrengend. Ja, und das probieren wir jetzt mal. Mit 6,6 Alkohol. Kannst du ja mal gucken, ob du noch weitere Angaben findest. IBU oder so, warte mal. Nee, leider nicht auf der Homepage. Die ist sehr, bei Untappt. Nee, kein IBU, aber 6,6 Alkohol. Das ist wohl konstant. Also das ist es wirklich ein ausgezeichnetes Bier. Und also ausgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man nicht so viel von trinken, weil das eben alkoholischer ist. Mhm. Aber ich kann dich versichern, das ist das Letzte. Ich merke es auch. Dann trinken wir den echt, Rest. Ist schon so. Dann trennen wir uns von den Hörern und trinken hier die Reste aus. So. Es riecht schon mal. Also sehr bernsteinfarbig, ne? Also sehr dunkel, auch ein sehr schöner feiner Schaum. Feiner Schaum, ja. Ja. Riecht so ein bisschen malzig. Riecht sehr malzig, ja. Mhm. Stammwürze ist da dran, ordentlich. Sehr süßlicher Geschmack. Ja. Schon was vom Wein. Ich überlege gerade. Erinnert an belgische Biere. Ein bisschen so wie Düfel oder so. Das erinnert mich sehr stark an Düfel. Wir machen auch nochmal belgische Biere, aber dann bist du ganz fertig, weil die alle so hochprozentig sind. Ich finde es so ein bisschen wie Karamell zum Schluss. Mhm, hat einen Karamellgeschmack. Ja, das steht hier auch auf unserem, wir haben gar nicht auf unsere ganzen Bier-Dinge eingegangen. Da steht, glaube ich, auch irgendwo Karamell. Ja, Karamell, Schokolade, Toffee. Mhm. Ah, Toffee könnte auch. Toffee könnte auch hinkommen, ja. Mhm. Ja, so ein bisschen blumig finde ich auch. Das ist so ein guter, eine gute Beschreibung. Ja. Ja, toll. Also ist wirklich ein außergewöhnlicher. Also es wundert mich nicht, dass die einen Preis gewonnen haben. Also schmeckt gut. Ich glaube, ich auch mein erstes Bockbier, was ich auch trinke. Wieso heißt das Bock? Steht schon in den Shownotes. Steht schon in den Shownotes. Ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Bockbier. Also das kommt von einer Staatsbrauerei, der niedersächsischen Staatsbrauerei in Einbeck. Mhm. Es gibt ja Staatsbrauereien mit Alkohol, da will immer der Staat mitreden. Dann verdienen auch Einbeck oder? Und Weinstefan. Niedersachsen. Ah, Weinstefan. Genau. Stefan in Bayern und Einbeck in Niedersachsen als Staatsbrauereien. Und in Einbeck hat man eben auch früh, also man muss dazu wissen, Einbeck ist heute eine unbedeutende Stadt, irgendwo in der Nähe von Göttingen. Und also in Südniedersachsen, ganz an der Grenze, Südniedersachsen, aber eben noch niederländisches Sprachgebiet und eben eine Hansestadt, das wissen viele nicht hier, aber eine sehr abgelegene Hansestadt, die eben auch an Bedeutung schon frühzeitig gewonnen haben, indem sie Bier gebraut haben und in der Hanse verkauft haben. Also war, glaube ich, ein gutes Geschäftsmodell. Alkohol verkaufen ist immer gut. Läuft sich, wenn man sich anschaut, diese Hansestädte, wie kommen die zu Wohlstand? Bremen hat viel Wein verkauft, insbesondere aus Frankreich, aus Skandinavien. Hamburg hat eigentlich auch Kaffee und Wein, also diese Drogen da verkloppt, auch wieder nach Skandinavien. Und Einbeck hat halt Bier gebaut, dann verkauft. Und die haben auch stärkere Biere gemacht. Das war auch nochmal so ein Punkt, um die haltbar zu machen. Wenn man den Alkoholgehalt erhöht, dann sind sie auch eher haltbar. Dachte ich mir schon. Also in der frühen Zeit, als man das noch nicht mit dem Hopfen so konnte, war auch der höhere Alkoholgehalt ganz gut. Und irgendwie, man weiß es nicht, aus einem Beck ist ein Bock geworden. Und so kam man dann auf das Bockbier. Also es kommt tatsächlich von einem Beck, also einem Bock. Und jetzt ist Einbeck oder die Einbecker Brauerei nicht mehr so bekannt für ihre Bockbiere. Bockbiere kommen eher aus Bayern, weil es da diese Tradition gibt mit den Märzen und Maibock und Winterbock oder Weihnachtsbock. Johannibock und Johannibock. Georgsbock ist, glaube ich, nur begrenzt, weil Georg so ein wichtiger Schutzheiliger von Bamberg ist. Johannibock, wo man also eventuell mit dem Teufel im Bunde ist. Das ist halt, sind halt diese Bockbiere, vielleicht auch zu dieser Unzeit in Mai und Juni, eben durch den starken Alkoholgehalt dann vielleicht besser haltbar, weiß ich nicht. Also da ist die Bocktradition, dann eben Doppelbock und dann gibt es ja noch diese ganzen Starkbiere, die nach dem Vorbild Salvator dann alle auf Ator enden. Mhm. Bambergator und Hallator und wie sie alle heißen. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgebracht, das ist dann schon extrem. Die sind wirklich alle sehr alkoholisch. Ja, Prost. Prost, ja, das war schon auch, das hält so ein bisschen nach, das Bier, finde ich, im Geschmack. Mhm. Das bleibt sehr lange. Mhm. Ja, das ist wirklich ein schönes Bier. Also, wie gesagt, den Preis haben sie verdient bekommen. Mhm. Es hat auch noch so eine Note. Wenn du den Schluck nimmst, man muss das ja auch analysieren, so Antrunk, diese Frage nach dem Antrunk. Und Abgang und so, und das ist im Antrunk entfaltet sich auch noch so eine fruchtige Note irgendwie. Ich muss mal gucken, drauf achten. Also direkt, wenn du trinkst. Also sehr vielschichtig. Also erstmal diese fruchtige Note im Antrunk, dann so ein bisschen das Toffee-artige und zum Schluss dann noch so eine leichte Bitternote. Also ich finde, das ist wirklich sehr, also sehr interessant vom Geschmack. Ich überlege, was das so ist in diesem Antrunk. Ja, das legt sich so auf die Zunge und dann ist es dann auch gleich wieder weg. Ja, Bier zeigt schon meine Möglichkeit. Das hatte ich ja vorhin erklärt mit dem Bilsenkraut. Das war halt aufputschend. Da sind die Leute unruhig geworden. Und dann gab es halt Unruhen. Während das Bier mit dem Hopfen und dem Alkohol, das ist halt eher beruhigend. Da haben die Leute Bier getrunken und haben sich nicht mehr aufgeregt. Alles war gut. Die Obrigkeit macht, das war dann gut. Ne? Königliches Bayerisches Amtsgericht und so, wir wissen das. Dann war halt Ruhe. Ne? Und das hat einem auch, ja, das ist vielleicht bis heute so. Ja, ich glaube, ab einer gewissen Menge macht es natürlich auch wieder sehr aktiv und aggressiv. Und ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht persönlich. Also bei dir ist jetzt die ermüdende Wirkung deutlich zu sehen. Und bei mir ist das auch so. Wenn ich Bier trinke, also ich bin da müde und fall dann irgendwie wie tot ins Bett. Jetzt habe ich auch ja schon erzählt, privat. Montag waren wir wieder bei diesem Roten Ochs in Forchheim, wo der Conny Scheller, der ja auch so ein bisschen aus der Hacker-Szene bekannt ist, der Wirt ist und auch gut kocht. Hat tolle Spargelsachen gemacht. Der ist auch so ein bisschen so eben der Hacker, der auch in der Küche, der macht dann eben so Sous-Vide-Geschichten und so. Also sehr knackige Spargel, ganz toll. Ja, dann trinkt man da zwei Bier und so und ich bin nach Hause gekommen. Ich wollte noch ein bisschen, ich mache immer vom Einschlafen so ein bisschen Sprachen lernen, noch mit Duolingo. Ich konnte nicht mehr ins Bett gefallen, eingeschlafen und zum Glück muss ich am Dienstag nicht so früh raus. Ich bin irgendwann, weiß ich nicht, Viertel nach zehn oder so wach geworden. Und ja, dann war, ja, dann musste ich dann noch wieder arbeiten. Mhm. Also das Bier haut mich schon um. Ja. Selbst wenn man nur so zwei Becher trinkt. Und ja, ich weiß noch, ob ich jetzt ein Glas insgesamt getrunken habe. Könnte hinkommen. Also mich macht das immer, ich merke es auch, genau, also wirklich, also ich bin auch. Man sieht es dir, ja, du hast jetzt dauernd gegähnt. Also ich merke es auch, mein Kopf, Temperatur. Leicht rötliche Farbe, ja, ja. Genau, auf den Backen, das steht dir natürlich. aber ich glaube, dass, naja, das ist jetzt auch die nötige Bettschwere. Definitiv, ja. Also wir müssen das mit dem Bier nochmal vertiefen. Wie gesagt, da gibt es noch andere Kapitel. Die ganzen Obergärigen, Weißbier, Berliner Weiße, also Weizenbier, Berliner Weiße, also die auch aus Weizen gemacht werden, eben dann mit anderer Hefe. Das fehlt uns. Pils haben wir nicht. Man könnte tschechische Biere machen, man könnte Schwarzbiere überhaupt nochmal machen. Man könnte, ja, also belgische Biere. Ja. Da gibt es so viele. Holländische. Hoch, was kommt jetzt? Donald Trump? Donald Trump, ja, ja, der trinkt auch bestimmt Bier. Aus Krallstadt. Genau, der trinkt auch bestimmt Wein. Ja, das denke ich mal. Also wie gesagt, man kann mit Bier, es gibt auch ganz viele Münchner Biere, das habe ich hier auch, glaube ich, ein bisschen verlinkt, an einer Stelle zumindest. Wie beschreibt man so ein Kellerbier? Also Zwickelbier ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Also ich finde, die Kellerbiere in Franken haben oft so einen dunklen Ton und kommen so ein bisschen von der Art ihres Bieres auf das Münchner Dunkel heraus. Also in München gibt es halt ganz viele auch, oder gab es, sie haben halt zum Teil auch geschlossen in die Brauereien. Das Brauereisterben ist ja überall. Ja. In Deutschland zu sehen. Dafür gibt es jetzt wieder diese Craftbiere. Ach ja, Craftbiere wäre auch noch ein Thema. Super Thema, also ja. Ich kann hier von dem, wir können in Berlin bestimmt Craftbiere kaufen. Hier und unten ganz riesig, ganz viele. Auch da von der Biothek mitbringen. Die gibt es auch in kleinen Flaschen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, über Craftbiere noch zu sprechen. Da könnte man auch sagen, wir machen mal nur Berliner Biere. Da gibt es auch schon einige. Massig Berliner Biere. Du hast ja, ich habe ja die Liste hier verlinkt mit den Berliner Brauereien, also von der Versuchsanstalt da. Also allein das wäre ein Thema. Ja. Also bei Bier gibt es viele Themen und ähnliches mit Wein. Also ich denke, unsere Alkoholbranche können wir da schon nochmal ausbeuten, ja. Ausführlich bedienen. Ja. Ich habe auch wieder Wein mitgebracht, falls du es gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Mehr mit. Ja. Also da, das ist wirklich ein gutes Thema, nur dass du halt nicht so der Biertrinker bist. Ja, das macht ja nichts. Vielleicht kann ich mich erst langsam daran tasten. Ja, genau. Machen wir das. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen zum Chat? Die sind immer noch beim Fußball. Genau, irgendwie spielt ja heute Champions League oder irgend sowas. Ja, ich kenne mich, kenn mich da auch nicht so aus. Und ich gehe jetzt, übermorgen ist das? Ja, übermorgen gehe ich zum ersten Mal zu einem Fußballspiel. Zu was gehst du? Eisern Union. Oh. Gegen VfL Bochum. Mit Tim? Mit Tim. Cool. Und Papillon? Mit der Gruppe. Genau. Cool. Mein erstes Fußballspiel, überhaupt mein erstes Fußballspiel, was ich wahrscheinlich zur Gänze sehen werde. Okay. Das glaubt man ja nicht in Deutschland. Ich war immer Fußball-Ablehner und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, die Stimmung soll toll sein. Und ja, das und vor allen Dingen, das ist ja auch nochmal ganz gut, weil ich ja Fußball infiziert aus dem Ruhrgebiet gekommen bin und jetzt wird ja sogar abgerechnet. Ja. Union gegen VfL Bochum, das ist einfach auch nochmal ein großes Symbol. Bin gespannt. Also, ich entschuldige mich hier bei den Ruhrgebietlern und Bochumern, die uns hören. Also ich mag auch die Leute dort, aber jetzt mal stimme ich mich neu auf Fußball ein. Ich bin sehr gespannt. Bin wirklich sehr gespannt. Auch das Ganze drumherum und so. Habe mir schon die Lieder alle angehört, noch nicht auswendig gelernt. Schon Fanschal geholt, den dann. Bin ja dann auf dem Stehplatz mitten unter den Union-Fans. Na klar, gibt's ja, glaube ich, noch. Ich habe keinen Fans gar, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, habe keinen Schal. Aber Tim meinte, komm wie du bist, ist egal. Das sind alles Nerds, die da hinkommen. Cool. Also ich bin sehr gespannt. Also das ist für mich echt eine ganz neue Erfahrung. Bin mal gespannt auf deinen Bericht. Ethnologisch begleiten. Auch sprachlich natürlich. Sprachlich, ja. Sprachlich ist nicht so schwer. Es ist ein Berliner. Da kenne ich mir aus. Genau. Gut, da würde ich sagen. Ja, wenn keine Mail mehr kommt, kam nichts mehr aus dem Chat. Wenn du nicht mehr wissen willst, dann. Ich bin was, das war das bedient. Du bist bedient? Ja. Du siehst doch so aus. Ja, ja, ich fühle mich auch so. Foto machen, ja. Das ist wirklich, also. Wie gesagt, mit mir bin ich immer so einfach zu haben. Gut. Dann besten Dank für die Auswahl und fürs Verköstigen. Ja, und wenn es noch Fragen, Anmerkungen gibt, ich habe vielleicht auf Schluss erzählt, aber das könnt ihr ja dann in den Kommentaren richtig stellen. Genau. Oder uns an Twittern anmelden, wie auch immer. Genau. Es ist ja alles verlinkt. Ja, nur reingeschmeckt ins Bier sozusagen. Gut, dann trotzdem erstmal vielen Dank. Auch vielen Dank für die Leute, die es jetzt nicht live hören, sondern im Podcast später. Und kommentieren. Und kommentieren, genau. Und da würde ich sagen, bis bald und tschüss. Bald, tschüss.